9, 9 und jetzt geh mal ins Weiter. Bist du sicher? Nein! Ich weiß, oh Mann! Ich geb jetzt mal. Da gibt's keine Passwörter. Das ist ja das komplizierter als Windows 8. Bewegen. Mal ausmachen und nochmal anmachen. Und mach einmal aus. Guck wieder, scheiß Affe. Ja, ich weiß es. Max geht nach oben. Mary, jetzt mach mal. Na! Ja, jetzt mach doch mal. Mein Gott, das ist ein scheiß Kinderlaptop. Mein Gott, wo kann das denn von dem Problem? Kann sein, dass die Batterien leer sind. Nein, die Batterien sind voll. Die Maus geht nicht. Doch, die geht. Schon kaputt gekriegt? Ja, ja. Nein, nein, nein. Ich denke, die Maus ist einfach jetzt ein bisschen gematscht. Du hast natürlich für 5 Euro auf dem Flohmarkt geholt. Was erwartest du? Ey, sag mal nichts. Dafür funkt es noch wie als erst neu. Ja, man sieht's ja. Fuku, fuku, fuku, fuku. Und hier auf der. Was ist das denn? Hat der Jakob mitgebracht? Ist das Jakob? Jakob ist da! Nö, Parkop ist da. Jakob! Ist Parkop! Oh, jetzt ist er los. Oder das kann sein, dass ich wieder ein bisschen aufladen muss. Ich jetzt zusetzen. Und du darfst jetzt einfach mal erzählen, wie du zum Comiclesen gekommen bist. Ich bin zum Comiclesen gekommen. Aufgrund von vielen der DC- und Marvel-Helden haben mich eigentlich schon immer interessiert. Ich war vorher eher so der Manga-Leser. Das klingt so, als ob ich irgendwie eine Automarke gewechselt hätte. Ja, ein bisschen. Ja, oder als ob ich auf eine andere Zigarettenmarke umgestiegen bin. Nein, ich habe vorher sehr viel Manga gelesen. Nur dann wurde es immer weniger, weil der deutsche Manga-Markt mir zu sehr auf die Mädchen-Fangruppe abgezielt ist. Mit den ganzen Yaoi und mit auch sehr viel Feminin und auch sehr viel perversen Kram, der einfach irgendwann nicht mehr lustig ist. Ja. Es gibt noch ein paar Mangas, die ich noch verfolge. Den einen, der ist heute, habe ich den letzten Band gekauft. Welche Serie ist das? Bakuman. Es ist ein Manga über Manga-Zeichner. Und dann habe ich irgendwann mal mir so, bin ich halt hier in Comic Planet reingekommen und habe... Der sehr toll ist. Ja. Ich habe die ersten 3 Bände der Justice League mir dann gekauft. Die ersten von der New 52. Liest du Deutsch oder Englisch? Ich lese beides. Mhm. Also jetzt angefangen habe ich erstmal mit Deutsch. Dann habe ich mir einfach gelesen und ich habe es eigentlich ganz cool gefunden, also weil ich mochte schon immer so Superhelden. Ich habe jetzt auch keinen spezifischen Super-Mega-Favoriten, außer Flash. Okay. Flash einfach der fucking coolste ist. Oh. Einer der wenigen, die durch die New 52, wie alle sagen, nicht komplett ruiniert wurde. Das hört man öfter, ja. Man kann auch bei Flash nicht viel ruinieren, finde ich. Es sei denn, man würde ihn irgendwie so zum Anti-Helden machen. Oder so ein rosa Tütü anziehen, weil dann müsste man... Die Flash. Le Flash. Oh nein. Sonst lese ich ziemlich querfeldein. Also mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Also mal ein bisschen Batman, mal ein bisschen Green Lantern, mal ein bisschen... Auto. Mal ein bisschen Cars, nein. Also aktuell verfolge ich halt, soweit das geht, Flash, die Justice League und Batman Beyond. Weil ich mag Terry McGinnis mehr als Bruce Wayne. Ich habe jetzt, glaube ich, wahrscheinlich gerade die gesamte Batman-Community gegen mich aufgehetzt. Und darf ich morgen über Molotow-Cocktails freuen, aber... Ich glaube, die hören uns nicht, weil ich kann die auch nicht leiden. Ich gebe sie an sie weiter. Ja. Wollte ich schon sagen. Max vertritt die gesamte Gruppe der Batman-Liebhaber, alle 3. Das ist schon mal 3 mehr, als gut, ich erwartet habe. Gibt es irgendwie einen Comic, auf den du dich jetzt großartig freust in der Zukunft? Justice League 3000. Mhm. Und auf was ich mich jetzt gefreut habe, war Lobo. Ja, die letzten Wochen. Und dann habe ich ein Charakterdesign gesehen, wo ich mich ein wenig an ein 50er Jahre Hilibili erinnert gefühlt habe. Ja. Und als mir dann irgendwer meinte, das sei Lobo, habe ich mir erstmal gedacht, ihr werdet verarscht. Ich habe dir mein Heft gegeben, du hast es gelesen. Ja, genau. Und sag mal 2 Wörter. 2 Wörter, die das Heft beschreiben. Skurril Scheiße. Super! Das trifft es genau. Ich mag das Charakterdesign wohl, aber es ist kein Lobo. Mhm. So muss ich das wirklich sagen. Okay. Ja, stimme ich vollkommen zu. Es wäre wahrscheinlich ein cooler Origin-Charakter für sich, also es wäre wahrscheinlich ein cooler Charakter für sich, also ja. Sich geworden, ja. Aber es ist kein Lobo. Finde ich. Ich denke mal, du bist der gleichen Meinung. Ich bin absolut der gleichen Meinung. Danke, Jakob. Mhm. Ja. Wir haben Justice League Flashpoint Paradox vorhin gesehen. Richtig. Und ich glaube, du bist nicht besonders begeistert von dem Film, Steffen. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ich war okay. Also ich meine, ich könnte jetzt so ein Klassiker werden, aber das ist Diphtherie auch und das will auch keiner haben. World War III. Maybe I could have stopped it. If I just ran a little faster. Faster! The Speed Force allows the Reverse Flash to travel through time. Changed something in the past. We have to find out what he changed and change it back before they kill everyone on the planet. In my world, I'm a hero. You mean like Batman? No matter how fast you run, you can't save everyone. We're running out of time. War's over. Everybody lost. No! Be amazed the monsters this world can create. Jetzt sollen wir einfach mal anfangen, vorne. Mhm. Denn mit dem Ende kann man nichts anfangen. Ja, okay. Also, der Flashback-Paradox. Wie fängt der Film an? Der Film beginnt mit einem Flashback. Mhm. Zu, Flashback. Ja. Ein Film mit einem Flash. Gib mir deinen Flashback. Dadam. Ich fand dieses Flashback, das hat mich erinnert an eine Sequenz noch aus The Road to Flashpoint tatsächlich. Mm, genau, den Gedanken hatten wir. So ein bisschen so die letzte Schlacht zwischen den Rogues, Reverse Flash und Barry Allen. Ja, es war ja nach dem Flashback. Das Flashback zeigt so ein bisschen wie die Vergangenheit von Flash und wie er mit seiner Mutter da interagiert, ja. Wo er nachher sieht, wie sie ermordet wird. Und da gab es ja diesen einen Moment, wo du dann sagtest, ja komisch, jetzt steht er da in der Tür und bewegt sich nicht mehr. Wo ich gesagt habe, ja, das ist doch ein toller Kontrast eben zu dem, andauernd rennt er weg, sie ist halt immer weggelaufen und seine Mutter kann ihn nicht kontrollieren und kaum, dass seine Mutter tot ist, steht er da an der Tür und bewegt sich nicht mehr. Ich finde das ein toller, fand das einen sehr tollen Moment. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, manchmal muss man sich auf das Offensichtliche dann auch ein bisschen stürzen, ne? Ja, das Offensichtliche wie der Animationsstil des Films. Also allein der Zeichenstil, der hat mich wirklich nur wieder so ein bisschen so, Ja, der war wirklich, So gerade die bestes Beispiel... Aquamans Gesicht. Oder andere Gesichter, und auch Superman, die erste Sequenz. Ja, wo man ihn zuerst mal sieht, er sieht einfach nur schrecklich aus. Das ist ganz furchtbar. Und ich fand diese ganze erste Sequenz tatsächlich, wo du dann sagtest, ja, da kommt noch die Justice League, ich fand die tatsächlich überflüssig. Da sehen auch so die Leute, die sich jetzt nicht so mit dem Flash und so und der ganzen Justice League auskennen, nochmal diese ganzen Charaktere. Man sieht auch mal ein bisschen von den Superschurken von The Flash. Ja, aber dafür, dass sie im Rest des Films eigentlich nur noch kurz auftauchen und dann natürlich mit veränderten Rollen, da hätte man später dann auch so mit... welchen Sinn hat ein Paralleluniversum, wenn man nicht zuvor irgendwie den Kontrast zum normalen Universum hat? Das hättest du erfahren, wenn ich hättest ausreden lassen. Du hast ja den Comics von Flashpoint, hast du tatsächlich dann diesen Moment, wie Barry Allen realisiert, dass Captain Cold zu Citizen Cold geworden ist und nachher Superheld geworden ist. Der wechselt ja die Seiten. Ja. Obwohl er natürlich selber immer noch ein Bösewicht ist irgendwo, aber... Ist er immer noch ein bisschen Bösewicht? Ich glaube, ja. Der versucht sich dann irgendwie dann ein zweites Standbein aufzubauen, auch mit so ein bisschen über so eine Hintenrum-Nummer. Aha. Und wird dann aber dann von... Es gibt einen total epischen Kampf zwischen Citizen Cold... Und Mr. Freeze, oder? Und Mr. Und der Mirror Master tatsächlich. Ach so, Mirror Master. Ansonsten fand ich den Film sehr nah an den Comics tatsächlich. Auch wenn viele Elemente gefehlt haben. Mhm. Aber das Problem ist immer, wie schaffst du es aus einer Comicserie, die irgendwo auch sehr viel komplexer ist, als komplexer. Was man so in... Mhm. Du kannst Flashpoint an sich auch nicht lesen, wenn du nicht halbwegs mit dem alten Universum vertraut bist, weil du sonst nicht bemerkst, wie signifikant die Änderungen sind. Weil der Witz an diesem Umbruch ist ja tatsächlich, dass die hingehen und sagen, wir machen jetzt Flashpoint, da ist alles so extrem anders im Vergleich zu vorher, dass die Änderungen in der New 52 eigentlich kaum noch wirklich so krass wirken, wie sie sind. Ha. Die waren ja wirklich eklatant, die Änderungen. Die also das ist praktisch die Idee hinter Flashpoint. Also du machst einfach am Anfang so große Änderungen, dass die Änderungen, die du wirklich am Universum machen willst, nachher nicht mehr so auffallen. Ich glaube, das war das Ziel dahinter, weil einfach dann zu sagen, so, wir geben den Leuten das Extrem. Ja, so könnte es sein. Flashpoint ist ja viel extremer als alles, was vorher an Elseworld oder What If oder, ne, oder Imaginary Stories jemals vorher da gewesen ist. Und es gab ja viele krasse Veränderungen. The Nail. Ja, Danelle ist auch, Danelle ist so eine typische Elseworld-Geschichte nach dem Motto, was wäre, wenn Superman nicht da wäre? Oder was? Ja. Die meisten Elseworld-Geschichten basieren ja einfach nur auf dem Gedanken, was wäre, wenn Superman weg wäre? Was wäre, wenn Superman anders wäre? Und so weiter und so fort. Ja. Das war so mein Eindruck damals, wie ich dann Flashpoint gelesen habe, so nach dem Motto, ja, jetzt ändert ihr dahinter alles und signifikante, wichtige Punkte in Charakterentwicklung. Aber so schlimm wie in Flashpoint, so Bruce Wayne tot und Thomas Wayne ist Batman. Mhm. Und der Vergleich, Änderungen in Flashpoint, der Krieg zwischen Aquaman und Wonder Woman. Nein. Wegen Mira, der ermordet wurde. Ja, wobei das in... Ziemlich. Wobei das in... Das ist wieder so ein Punkt, der natürlich im Vergleich zu den Comics sehr stark geändert wurde. Im Film wurde da so eine Eifersuchtsnummer draus gemacht. Also im Film hast du die Sequenz, dass Mera beobachtet, wie Wonder Woman und Aquaman sich küssen. Sie ist eifersüchtig. Und in den Comics ist es ja tatsächlich so, dass es während der Hochzeit von Aquaman und Wonder Woman dazu kommt, es gibt eine Intrige zwischen Mera und Artemis. Okay. Das klingt deutlich interessanter. Das klingt wirklich interessanter. Also in den Comics ist das ganz viel, viel interessanter als im Film. Und die führt eben dazu, dass es Krieg zwischen Atlantis und Themyscira gibt. Das klingt wirklich besser. Ich glaube, das sollte ich wirklich nochmal lesen, weil so wie das im Film dargestellt war, fand ich das ziemlich beschissen. Es war ziemlich simpel. Also war runtergebrochen auf, es gibt eine Eifersuchtsstory, es gibt einen Grund. Was mir total seltsam vorkam, war Captain Atom. Captain Atom? Weil, In dieser Bombe. Weil in den Comics war da, ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß. Mit Booster Gold war der doch. Der war doch da irgendwie auch so ein Hauptmann in der Armee und er hatte Doomsday kontrolliert mit irgendwie so einem Gedankenkontrollgerät auf seinem Kopf. Das war Captain Atom? Ich glaube, das war wirklich Captain Atom, beziehungsweise der Kerl, der zu Captain Atom wird. Wie heißt der mit richtigen Namen? Ja, Captain Zahnpasta. In Flashpoint, in den Comics selber ist das, ich weiß nicht, wie der Charakter da heißt, der da in dieser Bombe sitzt. Ich glaube, das ist der Vater von Terra. Den haben sie in diese Bombe gesteckt, wollten die auf New Themyscira abfeuern. Mhm. Und in der Sekunde, wo er eingeschlagen wäre, wäre eine Landmasse nach oben gegangen und Terra kennt man eigentlich aus Teen Titans oder anderen Quellen. Judas Contract. Beispielsweise. Ansonsten fand ich dieses Zusammenspiel mit Thomas Wayne, also Flash und Thomas Wayne, fand ich sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich gut. Das haben sie auch sehr gut aus den Comics übertragen. Mhm. Du hast im Vorfeld gesagt, die hätten da eine Szene mit Batman aus den Comics rausgenommen, die dir nicht gefallen hätte. Welche war das? Ja, das war so eine Szene, wo... praktisch in den Comics hatte ich so das Gefühl, dass Batman nur in diesem Team von Cyborg und Flash war, weil wegen seines Rufes. Dass wirklich alle Leute denken, dass er irgendwie so ein unbesiegbarer Dämon ist, irgendwie diese Kreatur der Nacht. Und in Wahrheit ist er nur ein ganz normaler Mensch. Mhm. Und in den Filmen sagen sie auch wirklich, dass er nur in diesem Team ist, weil er so ein großartiger Taktiker ist. In den Comics hat mich das ein bisschen aufgeregt, weil das ist wieder dieses, praktisch dieser Anti-Bad-Cod praktisch. Batman ist nur so ein ganz normaler Kerl. Das Einzige, wieso Leute ihn wirklich respektieren oder fürchten, ist, weil er diese Legende so um sich aufbaut. Und nicht, weil er wirklich etwas kann oder dem Team irgendwie helfen kann. Ist ja irgendwie praktisch, wie man es auch in den aktuellen Justice League-Heften hat, dass er wirklich immer nur allen Leuten hinterherrennt, da und da mal seinen Kommentar abgibt, aber eigentlich nicht machen kann. Was mir komplett fehlte, war dieser Story-Arc mit Booster Gold. Weil der war ja in den Comics, also wenn man die, ich habe die deutsche Ausgabe damals gelesen, da waren hinten im Backup waren da die Geschichten mit Booster Gold. Das waren auch gleichzeitig die letzten Hefte seiner Ongoing, seiner damaligen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass Pandora am Ende nochmal aufgetaucht ist. Aber Pandora ist sowieso die größte Enttäuschung der 52, von daher. Ja. Da kommen wir ja nochmal zu. Wahrscheinlich Trinity War werden die dann nicht adaptieren, weil sonst hätten die ja wohl die Chance genutzt, sie da schon aufgetauchen zu lassen. Nein, ich denke, dass Pandora in den Filmen gar nicht großartig eine Rolle spielen wird. Da haben wir aber schon drüber gesprochen, als wir über Trinity War letzten Monat gesprochen haben, Max. Ah, ich erinnere mich. Ich auch, das war so ein tolles Gespräch. Ach, du hast da so toll argumentiert. Ja, du auch, Steffen. Ansonsten hat mir der Film gut gefallen. Die Synchro war okay. Die Dialoge wurden gut übertragen. Es war... Tara Strong war da. Ja, als Jojo. Als Jojo. Jojo ist Harley Quinn, oder? Also wir uns irgendwie ich glaube schon, dass sie die Flashpoint-Version von Harley Quinn ist. Mhm. Ansonsten hat mir der Film wirklich gut gefallen. Also ich habe eigentlich... Michael, ich bin ja sonst auch mal gerne überkritisch, ne? Manchmal schon. So, und du erinnerst dich an mein Gesicht, als wir über Man of Steel saßen? Hatte ich hier nicht. Also ich hatte hier so Momente, wo ich sagte so, ja, Comic ist besser. Ne? Comic ist auch besser. Also wenn ihr Flashpoint im Comic kennt, ihr werdet mehrere Unterschiede feststellen. Aber ansonsten, ich bin, sind schon Comics schlechter adaptiert worden. Zum Beispiel in Superman Doomsday. Das ist definitiv eine schlechtere Umsetzung des Comics. Schlechteren. Obwohl, ich fand den Film wirklich besser. Ich ziehe den Film ganz klar vor. Ja, okay. Teilweise wegen der Sache, wegen Batman, aber auch wegen der längeren Kampfszenen. Mhm. Ja, du hast natürlich in dem Film nochmal die Möglichkeit, das ein bisschen ein bisschen spektakulärer zu gestalten. Du hast halt im Comic oft auch nur 20 Seiten da. Gut. Ja, gut. Haben wir das auch. Haben wir das. Computer ist kaputt. Lernspielbuch. Kann doch nicht sein, dass ich diesen Computer nicht drauf kriege. Mein Gott, das ist ein VTech-Computer. Denn hier ist es. Da ist ja was anderes gemacht. Es macht auch andere Geräusche außer. It's a piece of cake, you bake a pretty cake. What? If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. What? You know you can't be lazy. Yeah. Never use a messy recipe. What? The cake will end up crazy. Yeah. If you do the cooking by the book, yeah, then you'll have a rub that shit, it's yours, bitch. Grab it, dick, it's yours, bitch. Rub that shit, it's yours, bitch. Grab it, dick, it's yours, bitch. Turn around, bitch. Put that ass on the nigga. Grind on the dick, make it get a little better. Turn around, bitch. Put that ass on the nigga. Grind on the dick, get take out the finger. You gotta do the cooking by the book. So, Panini hat im September einen schönen Prachtband rausgegeben. Justice League of America Crisis, Band 1 von, ich glaube, 6. Mit dem Sommer-Crossover der JLA und JSA. Mhm. Beginnt im Jahre 1963. Max, möchtest du mal was zur Geschichte dieses Bandes sagen? Ja, okay. Also damals hat es ja alles angefangen mit der Neuauflage des Flashs, wie er damals auf seinen Vorgänger Jerry Garrick dann fand und dabei eine Parallelerde entdeckte. Und da diese Ausgabe dann wirklich so eingeschlagen ist wie eine Bombe, hat man sich dann mal kurz darauf entschieden, die ganze Justice Society von damals aus den 40ern wieder zu beleben. Ja, und dann hatte man jeden Sommer praktisch diese Crossover, die sich dann auch verkauft haben wie geschnitten Brot. Ja. Und praktisch so diese ganzen Parallelerden umstandenen Events, die haben wir ja praktisch bis heute. Wir gehen mal auf den Inhalt ein. Du hast im Prinzip die vier ersten Sommer-Crossover hier drin. Mhm. Und besonders zu erwähnen ist da auch der erster Auftritt des Crime Syndicates. Ja, die letztens ja auch ihren Auftritt in der New 52 hatten. Richtig. Insgesamt, ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam. Ja. Für Silver Age wirklich sehr gut. Einige Silver Age-Geschichten sind eigentlich wirklich langweilig, aber der hat mich wirklich eigentlich gut unterhalten und ist auch nie Langeweile vorgekommen. Mhm. Zwischendurch hatte man wieder immer einige dieser herrlich abstrusen Silver Age Momente, wo du dann Panel hast, wo der Thunderbolt die ganze Justice Society in den Arsch tritt und Atom kriegt den Tritt nicht in den Arsch, sondern gleich in die Kröten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht vom ersten Auftritt des Crime Syndicates, weil gerade Grant Morrison hat die für mich einfach sehr stark definiert als wahnsinnige Verbrecher in dem im Sinne so. Hm. Und gerade Ultraman ist ja eher so eine Figur, die wirklich total den Schuss nicht mehr gehört hat. Also der Typ ist wirklich wahnsinnig. Von der ja. Und auch in den Jahren danach. Irgendwie so wie ein Schulhofschläger, dem man Superkräfte gegeben hat. Er ist eher wie ein kleines Kind, dem man seinen Teddy weggenommen hat. Und ja, so ist er wirklich. Und der wahnsinnig das darauf erpicht, Schulhofschläger haben keinen Teddy. Das will sie zumindest niemals zugeben. Wenn er versucht, jetzt diesen Teddy wiederzubekommen, zwangsweise. Und das ist wirklich so, als müsste gerade in so seit den 2000ern, als Grant Morrison ihn zurückgeholt hat, dann auch gerade besonders der Auftritt in der Final Crisis, wo er einfach wirklich komplett der Bezug zur Realität und wirklich komplett so richtig, richtig verbissen mit Superman und auch interagiert. Das ist herrlich. Für mich steht immer die Szene raus, wo er da in wie ist der Comic nochmal, dieses Graphic Novel, den du, das du mir gegeben hast da? Erde 2. Ja, Erde 2, wo er diese Leute über sich lästern hört und er ist da oben in seinem Raumschiff und er schickt dann einfach seinen Hitzeblick runter und pulverisiert die dann. Richtig. Man findet die Charaktere hier in der Wurzel durchaus wieder, so ist es nicht. Das aktuelle Crime Syndicate in der 52 sieht auch wieder sehr nach diesen Wurzeln ja. aus. Also gerade Johnny Quick, der ja unter Morrison eigentlich aussah wie der aktuelle Erde 2 Flash. Hat diesen lustigen Helm mit diesem Helmchen da. So, man macht Bekanntschaft mit denen auf Erde 3, wie sie in ihrem Hauptquartier sitzen und sagen, mir ist langweilig, was machen wir? Und hier, das ist überhaupt keine Herausforderung für mich. Die Polizisten und gerade Superwoman sagt dann ja auch irgendwann, diese Superkräfte sind so eingerostet. So eingerostet, ich kann überhaupt nicht mehr Superkräfte nicht mehr einsetzen, richtig? Und dann findet Ultraman einen riesigen Klumpen Kryptonit. Frisst den am Stück und... es gibt noch andere Erden. Oh, es gibt noch andere Erden. Ich sehe sie jetzt auf einmal, denn ich habe den Dimensionsblick. Gehen dann rüber auf Erde 1 und wie gesagt, du findest im Prinzip die Wurzeln dieser Charaktere wieder. Owlman, der hier noch auch noch ein ganz anderes Kostüm hat, nämlich diese voll dämliche Eulenkappe mit diesen riesigen Augen. Die Alex Ross auf dem Cover wirklich noch einigermaßen gut aussehen lässt. Der da sich in das Cape hüllt. Ja, weil sie ungefähr 3 mm groß ist. Ja, zum Glück wahrscheinlich hat er ihn absichtlich so klein gemacht. Ja. und er hat hier auch irgendwelche telepathischen Kräfte und hat Einfluss auf Green Lantern. Also das findest du in den aktuellen Comics nicht wieder. Nee. Der aktuelle Owlman hat auch noch nicht allzu viel zu tun. Und das Crime Syndicate wird hier witzigerweise in manchen Panels auch tatsächlich fast sympathisch dargestellt. Weil die wollen einfach nur Spaß haben. Ne? Die grinsen hier, gucken recht freundlich. Hier Atom und, das ist Starman. Starman und Ultraman lächeln sich hier gegenseitig an, obwohl sie gerade erbittert gegeneinander kämpfen. Naja. Die lächeln hier alle relativ freundlich. Ich find, das ist mehr so ein hämisches Grinsen. Ich finde, die sind hier so geschrieben wie die anderen Superschurken auch, ja. Später auch mit den bösen, nein, nicht Johnny Quick, Johnny Thunder. Mit dem bösen Johnny Thunder, der grinst auch nochmal einfach aus Schadenfreude. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber mir geht es hier speziell um das Crime Syndicate. Ich meine, dass hier dieses Panel... Zeig nochmal. Ich sehe das hier vom Kopf über nur. Das sind 5 Leute, mit denen ich gerne mal einen Kaffee trinken würde. Vor allem mit Superwoman. Also so, was ich schön finde, wie gesagt, also alles, was in den späteren Sachen drin ist, auch Wolfroom ist mit drin, also die Quelle von Power Ring ist hier schon mit drin. Also Gardner Fox hat im Prinzip eine Basis für etwas gelegt, was in den folgenden, ich sag jetzt mal, 40 Jahren auch so beibehalten wurde. Was aber einfach auch hauptsächlich daran liegt, war, dass Crime Syndicate in den folgenden 30 Jahren nicht mehr allzu häufig verwendet wurde. Ja, das hatte, glaube ich, nochmal einen Auftritt in den 80ern und wurde dann auch in der Crisis on Infinite Earth dann auch mit eliminiert und gelöscht. Das ist so eigentlich mein größter Minuspunkt. Die anderen Geschichten fand ich, also gerade diese Geschichte mit Johnny Thunder und dem Thunderbolt, fand ich wirklich toll. Also die hat mir großen Spaß gemacht. Das ist wirklich auch ein nachvollziehbarer Bösewicht. Du hast ja im Prinzip den Johnny Thunder von Erde 1 in diesem Fall, der hier so ein bisschen Ärger macht. Und dann auch so eine alternative Justice League mit total abstrusen Figuren da macht. Also mit diesen. Ja, der praktisch... Erzähl doch mal, was du mit dem Flash gesagt hast neulich. Ja, der Flash sieht hier mit seinem Schnurrbart aus, als hätte er gerade eine junge Frau an die Eisenbahnschienen gefesselt. Ich wollte gerade genagelt sagen, aber das könnte genauso gut gewesen sein. Das ist es im Prinzip, ja. Ja, er hat ja praktisch hier diesen ganzen kleinen Ganoven, die er zuvor angeheuert hatte, jetzt die Superkräfte der JAA gegeben. Also 6 Kumpels aus dem Knast mehr oder weniger und dann gibt ihm die Kräfte, ne? Was ich nicht verstehe, warum er sich selber keine Kräfte gegeben hat, das ist das, was ich nicht begreife, aber ansonsten. Was dann keinen Spaß mehr gemacht hat, war dann am Ende das Kapitel gegen Blockbuster und Solomon Grundy, weil das war nur hohl. Ja, das war... Weil mitten in der Geschichte, die kämpfen eigentlich noch gegen Solomon Grundy und Blockbuster fällt Dr. Fate auf. Ach, guck mal, da im Weltraum ein riesiger Spectre mit einem unglaublich großen Kopf. Irgendwie so die Szene, ja komm, wir schicken die Leute nochmal ins Weltall. Noch spektakulärer. Noch spektakuler. Wo du dann Figuren hast, wie den Sandman, der da irgendwann im All unterwegs ist, wo ich auch dachte so, könnte jetzt nicht so gut passen vielleicht. Ja, okay. Nein, oder auch Wildcat, weil der Typ ist ein Boxer. Now, was I supposed to fight Darkseid? 'Cause I'm a guy in a catsuit. Was ich seltsam fand, war Black Canary. Weil die hat gar nicht ihre Schreikräfte, sondern die hat so ein komisches Amulett. Ja, die hat so ein Amulett, wo die immer irgendwelche Gadgets rausholen kann. Die Schreikräfte hat sie später bekommen, als sie vom Wizard, das war so ein Gegner der Justice Society, verflucht wurde. Okay. Und ich meine sogar, dass ihre Tochter dann auch später erst ihre Kräfte bekommen hat. Ja, oder? Dinah Lenz. Genau. Und ist sie doch dann. Und wie heißt sie? Und ihre Tochter geht dann ja von Erde 2 auf Erde 1 irgendwann über, ne? Hm. Der Band kostet 1999, geschrieben von Gardner Fox, gezeichnet von Mike Sikorski. Optisch absolut Zucker, also das ist, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Mhm. Das ist schön neu koloriert. 60er Jahre schick, also das ist wirklich toll. Also ja, wer mal ein paar gute Silver Age Geschichten lesen will, der kann sich das mal antun. Und wer auf Wonder Woman's Popo steht, der wird hier auch seinen Spaß haben. So. In Short. Bin gespannt auf die nächsten Bände. Jo, nächstes Thema. Juhu! Es geht echt nicht, ich hasse das. Irgendwie ist die Maus kaputt. Max, ganz ruhig, es ist nur ein Lerncomputer. Von Faujek. Es ist Halloween! Hey, zieh die Hose wieder an. Ich habe einen starken Comics mitgebracht. Und zwar meine komplette Sammlung, die nicht komplett ist. Treehouse of Horror. Treehouse of Horror. Bart Simpsons Horror Show. Also nimm die ruhig ein paar, guck da mal rein. Ich habe hier Nummer 12. Von November 2008. Das ist eine Serie, die läuft jetzt tatsächlich seit geballten 20 Jahren schon in Amerika. In Amerika ist diesen Monat Ausgabe 19 rausgekommen, in Deutschland Ausgabe 17. Das liegt einfach an der verschobenen Nummerierung, weil entweder Panini oder Dino hat damals eine Nummer ausgelassen. Ich weiß nicht warum. Wir haben jetzt aktuell auch die Nummer vom letzten Jahr. Das Konzept ist einfach... Du gehst hin und lädst dir, also die Simpsons-Leute gehen hin und laden sich namhafte Comic-Autoren und Zeichner ein, wie zum Beispiel jetzt hier Scott Shaw, nur echt mit dem Ausrufezeichen, Gail Simone oder noch so andere Figuren und lassen die halt... Von denen hier kenne ich keinen. Nicht? Also Gary Duggan müsstest du kennen und Patton Oswalt müsstest du auch kennen und Brian Posehn eigentlich auch. Von wo? Hast du jemals King of Queens geguckt? Nein. Nein? Nein. So, wir schicken Max jetzt King of Queens gucken. Du hast ernsthaft noch nie King of Queens geguckt? Nein. Dieser dicke UPS-Fahrer mit seiner heißen Frau. Ah. Ja, vielleicht mal gesehen und dann weggeschaltet. Oh mein Gott, King of Queens ist die beste... Das ist Patton Oswalt. Du müsstest du kennen, das Gesicht. Er ist Stand-Up-Comedian, Comic-Autor, Star-Wars-Fan. Gut. Max kennt nicht Patton Oswalt. Das macht mich jetzt ein bisschen... Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Schnell weiter gucken. Gut, aber Brian Posehn und Brian Posehn war jetzt bei Deadpool aktuell. Terry Austin. Ah, K.S.K. Jones. Ja. Den kenne ich. Terry Austin kennst du eigentlich auch, oder? Nein. Pia Guerra? Mhm. Gail Simone. Ja, natürlich. Scott Shaw. Schon mal gehört. Du hast gerade noch von Captain Carrot geredet. Ja. Ach, der war... Ah, der hat das geschrieben. Der hat das geschrieben. Paul Dini? Genau. Ja, klar, Paul Dini. Steve Niles. Mhm. 30 Days of Night. Ah, ja. Ja? Nina Matsumoto. Was hat die gemacht? Ah, im Manga-Format, ich sehe schon. Das ist Nina Matsumoto. Die hat in Ausgabe 13... Sieht aus wie... 13. Sieht aus wie Death Note. Es sieht aus wie Death Note. Die hat eine Geschichte gemacht, basierend auf dem Konzept von Death Note, in so einem halb realistischen, halb Simpsons-Stil. Total abgedreht. Und die ist damals von Bongo engagiert worden, nachdem sie bei DeviantArt oder so mal ein Bild hochgeladen hat von den Simpsons in real. Ungefähr in dem Stil und in Farbe. Hier ist sie auch irgendwo abgebildet in dem Heft. Ja, hier ist es. Das ist von ja, doch, das kenne ich. Ja. Kyle Baker? Der Name kommt mir bekannt vor. Ja. Plastic Man? Terry Moore? Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Walking Dead? Deadpool? Ah. Aktuell? Ja. Ne? Also das sind auch Namen, die kennt man eigentlich, wenn man ein bisschen nachdenkt. Und ich sollte mehr darauf achten, wer die Comics schreibt, allerdings, die ich lese. Hier, guck mal, das ist Kyle Bakers Kapitel hier. Das ist mit dieser, das siehst du auch sofort, also du hast auch Plastic Man auch gelesen, von daher. Besonders hervorheben möchte ich Ausgabe 14. Du siehst allein optisch vom Cover, siehst du schon, dass die anders ist, ne? Die Hölle. Ja, die ist einfach Ausgabe 14 von November 2010. Die ist dadurch ein bisschen anders, weil die komplett von Indie-Zeichnern und Autoren gestaltet worden ist, auch redaktionell. Also da hat sich Bongo komplett rausgehalten bei diesem Heft. Mhm. Und das siehst du natürlich dann auch im Ergebnis, weil das ist teilweise sehr, sehr abgedreht. Auch seltsam koloriert und stimmt. Auch von den hier von den Charakteren, die dann irgendwann auftauchen, ist was hier. Uah. Ja, das ist schon ein bisschen spooky. Das ist auch mit einer der besten Ausgaben tatsächlich dieser ganzen Reihe. Na? Wirklich interessant. Und ganz besonders, das ist auch dieses geplatzte Träume auf Seite 12. Das ist so ein Ding, das könnte so im Mad-Heft in einem Mad-Heft passieren. Und ganz besonders hier dieses Kapitel, das ist von der Geschichte her so ein Mix aus Cthulhu, so ein Hippie-Antikapitalismus-Ding und irgendwie sowas. Und da werden halt, ist total, also diese Geschichte, ich habe da gesessen, dieses Heft habe ich wirklich mit einem offenen Mund damals genossen. Kannst du gerne alle ausleihen, wenn du möchtest. Okay. Ja, das ist auch hier, wenn du das siehst, also das ist vom Zeichenstil anders als die normalen Simpsons, einfach weil es auch andere Zeichner und andere Autoren sind. Ne? Also hier, wie gesagt, Kyle Baker, ich muss das mal irgendwie... hier sind noch mehr Hefte. Ah, wie viele Hefte habe ich davon? Ah, hier ist es. Das ist, ich habe Mistgeborns und den Glevin auf die Menschheit losgelassen. von Evan Dorkin. Evan Dorkin hat Milk and Cheese gemacht. Und das ist also Splatter und Monster und lustig in Reinkultur. Das ist total genial. Wie gesagt, normalerweise sind die Simpsons-Hefte auch von den Covern her immer total cool gemacht. Hier ist noch ein Poster drin, oh mein Gott! Irgendwoher kannte ich das vorhin. Woher ist das? Irgendwie kommt mir das... Ja, das ist Kelly Jones. Das ist Kelly Jones. Aber auch die Geschichte. Ich meine, das können wir nachgucken. Ist das der Exorzist oder was? Nee, weiß ich jetzt nicht. Wir können das nachgucken, weil der große Unterschied zwischen den deutschen und den amerikanischen Heften ist eben der große redaktionelle Anteil in den deutschen Heften. Ja, da erklären die auch, worauf das Anspielungen richtig, sind. Richtig, und das hast du in den amerikanischen Heften. Devil Inside. Von Ray Bradbury. Goldenen Apfel der Sonne. Hier ist noch was mit Frankenstein auf dem Cover. Genau. Ja, also das Verrato. Das Verrato-Geschichte. Okay, das soll ich das wirklich mal lesen. Mit Burns als Nosferatu. Und du hast halt in den Simpsons-Heften dann zu Halloween immer so Popkultur-Anspielungen, viel Splatter. Ja. Die Geschichte, also blätter die mal nicht zu Ende. Lies das Heft mal zu Hause, weil die Geschichte spielt auf die ganzen alten EC-Comics an. Ich schon. EC-Horror-Comics. Also das ist, da ist mir am Ende wirklich der Atem weggeblieben, weil ich dachte so, wow, heftig. Also das ist auch ein krasses Ende. Das hat ein wirklich krasses Ende. Grusig? Es ist wirklich groß. Es ist wirklich echt eine grusig? Der wenigen Geschichten, wo ich wirklich mich hinterher gegruselt habe. Ja, und, das schafft und mit, wo es nicht so rein Comedy ist, wo du auch so wirklich den Horror hast. Und das schafft die, und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das schafft die mit ganz einfachen Mitteln. Also... Spontan würde ich hier die Ausgabe 16 lesen und dann nochmal die eine da mit der... Ja, du kannst die einfach alle mal lesen. Das aktuelle Heft, das aktuelle deutsche Heft, Heft 17, ist leider, muss ich sagen, das schwächste Heft aller Zeiten, so ein bisschen, also zumindest in den letzten Jahren, weil du hast am Anfang eine relativ billige Evil Dead Verarsche, ja, okay. Die einfach keinen Spaß macht. Hier zumindest optisch, hier nochmal Marshmallow's Baby. Was, also auf Rosemary's Baby natürlich, das ist zumindest optisch nochmal nett aufgezogen. Dann hast du hier eine Geschichte, die auf so ein bisschen auf Arkham Asylum basiert von, war das von Grant Morrison? Ja, von Grant Morrison. Der hat Arkham Asylum. Darauf basiert das ein bisschen eher mit Batman in dem Fall und so ein paar. Dieser als der Joker. Und dann eben so ein paar Superhelden, Superbösewichte. Aber das hätte genauso gut in so ein Simpson Superheldenheft gepasst. Ah, da war der, wie hieß er? Ach ja, The Cabin in the Woods. Cabin in the Woods ist da mit drin. Fand ich auch nicht schlecht. Habe ich nicht gesehen. Solltest du vielleicht mal. Ich weiß, jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht. Ich habe es ja in den Simpsons gelesen. Die Simpsons haben es zuerst gemacht. Nimm die mit. Okay. Na? Okay. Die aktuelle Ausgabe, da ist eine schöne Cthulhu-Geschichte drin, so wie fast jedem Heft Cthulhu vorkommt. Gut, dann machen wir jetzt noch ein bisschen. Die neue Ausgabe von Lothar 64 ist erschienen. Lothar 64? Was ist denn das? Du kennst Lothar 64 nicht. Gut, dass du mich fragst, Max. Ja, bitte erzähl mir alles, was du darüber weißt. Ich bin ja so interessiert in Lothar 64. Ja. Ah. Lothar 64 ist ein wunderschönes Magazin aus Österreich. Wenn ich jetzt in Österreich wohnen würde, würde ich es mir kaufen. Das Gute ist, du musst es nicht kaufen, denn es ist kostenlos als PDF im Internet erhältlich. Ole ole auf das digitale Zeitalter. Ja. Disclaimer, ich schreibe für Lothar 64. Tatsächlich? Ja. Das bist du. Das bin ich. Und du hast ja mehr Haare. Ja, das Foto ist ungefähr 3-4 Jahre alt. Ist ein Heft über Retro-Kultur, über Retro-Computing. Und grundsätzlich so alte Videospiele. Oh Mann. Ich schreibe da jetzt schon seit 2007 für dieses Magazin. Dieser schöne Artikel über Rollercoaster Tycoon stammt von mir in dem Fall. Und ich kümmere mich da auch immer um die Chipmusik. Interessant. Die aktuelle Ausgabe ist jetzt Anfang Oktober erschienen. Wenn ihr das im Print haben möchtet, kostet das 8 Euro im Jahr. Könnt ihr euch aber auch kostenlos als PDF unter www.lotec64.com herunterladen. Max, wie findest du das? Faszinierend. Oh. Das ist schön. Das war's. Shameless Self-Plugging im Comic Shop. Ja! Von Nerd, Nerd, Nerd. Richtig. So. Was hast du gestern gemacht? Gestern war ich auf einem Konzert von Max Rabe. Oh, erzähl! Ja, ich glaube, der Kerl ist ein bisschen so mein Guilty Pleasure. Oder wie findest du den? Ich finde Max Rabe absolut genial. Ja, doch? Ja, natürlich. Dann kann ich ja zugeben, weil dass ich den auch eigentlich sehr gut finde. Da gibt's nichts, was man an Max Rabe schlecht finden kann. Im Gegenteil. Kein Schwein ruft mich an. Küssen kann man nicht allein. Genau. Also weil das ist auch gute Musik. Das ist ein toller Künstler, ein guter Mensch. Die können doch jetzt nicht mit was Gutem aufhören. Das geht doch nicht. Wissenschaftler haben ein neues Teilchen entdeckt. Das Pudding-Teilchen? Nein, das Gottteilchen oder so. Aber das ist doch schon seit letztem Jahr. Tatsächlich? Das Higgs-Boson? Wieso? Nein, das hieß irgendwie anders. Kam gestern im Radio. Welcher Sender? RTL Oldies? Aber ist auch wieder nichts wirklich Negatives. Agent of S.H.I.E.L.D. ist nicht wirklich gut. Nein, ich muss dieselbe Serie selber sehen, aber ich habe bloß letztens einen gehört, der fand es doof. Warum hast du denn die Folge noch nicht geguckt? Zu wenig Zeit. Mein Gott, das ist eine halbe Stunde. Na gut, 40 Minuten. Ja, und mein PC ist voll lahm. Ja, das ist was Schlechtes. Mein PC ist immer noch verdammt lahm. Ist er zumindest in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was? bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Is this love that I'm feeling? Is this love? wir reden jetzt mal. Wir reden jetzt mal hier mal so langsam über Crisis, damit das mal klar ist. Ja, Justice League America Crisis. Max. Off America! So viel Zeit muss sein. Justice League of America. Man nennt sie ja schließlich auch die JLOA.